Abraham Burg, beginnen wir mit Ihrem Vater. Er galt als eine Institution. Josef Burg hatte im Dritten Reich die Ausreise von Juden organisiert, bis er 1939 selbst aus Deutschland floh. Später wurden sie der Shooting Star der Arbeiterpartei, schlugen gar Ehud Barak und avancierten zum Parteichef der Avoda. Das war 2001. Zuvor hatten sie 5 Jahre lang als Chef der Jewish Agency die Einwanderungswellen aus den russischen Ländern organisiert. Wie sah dies Israel aus, in dem sie als Kind aufgewachsen sind? Welche Utopien befeuerten den jungen Judenstaat? Ich wuchs wie ein normales Kind in einer Umgebung auf, die mir als ganz selbstverständlich erschien. Für mich war es nichts Besonderes, dass wir in einem jungen Staat lebten, der voller Neueinwanderer war. Ich realisierte das ganz einfach nicht. Ich nahm es als selbstverständlich hin, dass meine Freunde, deren Eltern aus der christlichen Hemisphäre nach Israel gekommen waren, dass wir aschkenasischen Juden keine Großeltern hatten, weil sie im Holocaust ums Leben gekommen waren. All das empfanden wir als ganz normal. Später erst, als wir begannen, nach Ursachen zu suchen, wurde uns bewusst, wie anormal diese Zustände gewesen sind, die wir als normal empfunden hatten. Where did we lose it? What happened? So you go back to these years and you realize, well, this perceived to be normal reality was not that normal. You grew up in Rehavia. Sie wuchsen in dem Viertel der deutschen Juden von Jerusalem auf in Rehavia. Hatte der Umgang mit Philosophen und den Gründern des Staates Israel auf der Straße für Sie einen nachhaltigen Effekt? Wie empfanden Sie die Atmosphäre? Man kann sich dieser Vergangenheit nicht mit dem Wissen und den Normen von heute nähern, um sie zu verstehen. Damals empfand ich niemanden als berühmt. Martin Buber auf der Straße zu begegnen, empfand ich als normal. Wenn man in die Synagoge ging, es war ein Stiebel, eine kleine Synagoge, und man setzte sich neben Akiba Eren Simon, empfand man diesen Religionsgelehrten nicht als rabbinische Geistesgröße, sondern als einen Betenden in der Synagoge, als einen Menschen aus unserer kleinen Welt. Wir nahmen diese Gemeinschaft als selbstverständlich hin. Das war unsere schlichte Wirklichkeit. 1955. Sie sind 1955 geboren worden, Avraham Burg. Das heißt, Sie haben das Kollaborationsverfahren gegen Rejul Kastner, der 1957 auf offener Straße niedergeschossen worden ist, als Kind nicht bewusst erlebt. 6 Jahre alt sind Sie gewesen, als der Eichmann-Prozess begann. Erinnern Sie sich an die Auswirkungen des Verfahrens in Jerusalem auf die israelische Öffentlichkeit und die Folgen für die israelische Identität? The statistics are saying that at the time, I think in Israel there was something like a little bit more than 2 million Jews. And that's more than 60% of the people at the age of 14 and up listened regularly to the Eichmann broadcast. Statistiken zufolge lebten damals mehr als 2 Millionen Juden in Israel. Mehr als 60% der Bevölkerung über 14 Jahren hörten täglich den Radioübertragungen des Eichmann-Verfahrens aus dem Gerichtssaal zu. Dazu kam, dass es in der damaligen israelischen Gesellschaft kein Fernsehen gab. Es gab keine anderen Radioprogramme. Dies war das erste und einzige Thema im Land. Es dominierte alles. Der Eichmann-Prozess hat das Bewusstsein einer gesamten Generation auf ganz massive Weise geformt. Mehr als das. Durch diese Erfahrung wurde eine bis dahin verschlossene Tür weit aufgetan. Wie hat sich das bemerkbar gemacht? Many individuals either spoke at home or did not talk about it at home. This was very personal. I take it that most of the people who came from over there tried to live their life and just Viele hatten bis dahin nur im Familienkreis über ihre Vergangenheit gesprochen. Man hatte sie verschwiegen. Viele hatten verdrängt, was sie in Europa erlebt hatten, was ihnen zugestoßen war, bevor sie nach Israel gekommen waren. Die meisten Emigranten waren vollständig damit ausgelastet, ihren Alltag zu bewältigen. Ihre Erinnerungen schoben sie weg. Die israelische Gesellschaft beschäftigte sich nicht mit dem Holocaust. Als die ersten diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und Deutschland beschlossen wurden, kam es zum Skandal. Ich war damals noch ein Kind im Kindergarten, doch ich erinnere mich an die Demonstration auf der Straße davor. Menschen in Sträflingskleidern bliesen auf dem Schofar, das sonst nur an den höchsten Feiertagen ertönt. Anlass war die Ernennung des deutschen Botschafters Rolf Pauls, der 1965 nach Israel kam. Da gab es einen Aufschrei. Im Eichmann-Prozess aber hatten wir uns der Vergangenheit direkt gestellt. Wir hatten keinen Capo verurteilt, keinen Kollaborateur, keinen Verräter vor Gericht gestellt. Vor Gericht stand ein Symbol. Es war ein paradigmatischer Prozess. Auf der einen Seite der Schranke standen wir, die israelische Gesellschaft. Auf der anderen Adolf Eichmann, die Symbolgestalt des Nationalsozialismus. Diese paradigmatische Konfrontation gab dem Ereignis sein Gewicht. Es wurde ein Prozess, der das Bewusstsein meiner Generation geprägt hat. Dies ist der Zeitpunkt, so sagten Sie einmal, an dem 6 Millionen Tote nach Israel einwandern. This has been the moment when Israel had the aliyah of 6 million death persons. The 60s was a very interesting decade, at a time in which the West departed from the Second World War, and the 50s, which was the leftover of the Second World War. Die 60er sind ein sehr interessantes Jahrzehnt gewesen. Es war die Zeit, in der der Westen mit dem Zweiten Weltkrieg brach. Schon in den 50ern klangen die Folgen des Krieges aus. Die Antibabypille wurde erfunden, die Musik war neu, im Radio hörte man die Musik von Woodstock. In Israel dagegen begannen wir das Jahrzehnt mit dem Eichmann-Prozess. Wir blickten in die Vergangenheit, wandten uns dem Holocaust zu. Und am Ende dieses Jahrzehnts steht der Sechstagekrieg, der uns in biblische Tage führt, in die Vergangenheit vor 3000 Jahren. Während der Westen vorwärts schritt, bewegten wir uns zurück. Zweifellos wurde damals auch die Holocaust-fixierte neue Mentalität begründet, die den Staat Israel zum legitimen, offiziellen Erben der Auschwitz-Überlebenden erklärte. Niemand hatte den Staat dafür vorgeschlagen. Niemand hatte dagegen opponiert. David Ben-Gurion nahm das Erbe der Holocaust-Opfer an. Und plötzlich war dieses Bewusstsein da. Seither stellt die Shoah ein zentrales Element der israelischen Identität. Das Leben in Israel wird durch den Tod der 6 Millionen täglich geprägt. Not just the daily life that we have, but the dead life of the six million victims. Avram Burg, Ihr Vater hätte allen Grund gehabt, sich den Traumata der Überlebenden näher zu fühlen. Er hatte bis 1939 in Dresden ausgeharrt, wo er die Ausreise von Juden nach Palästina organisierte, bevor er floh. In Israel gründete er die nationalreligiöse Partei. Warum setzte sich Josef Burg nicht vor dem Eichmann-Prozess für die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, die Thematisierung der Traumata der Überlebenden ein? Warum wurden der Holocaust und die Erinnerung daran so spät in das Bewusstsein der jungen Israelis integriert? My father left Germany, left Berlin September 39 at the very last moment. But his special relations with Germany before, during and after the war falls under a different category because he was not a typical Israeli and B there is Mein Vater verließ Berlin im allerletzten Moment. Das war im September 1939. Er hatte eine besondere Beziehung zu Deutschland. Einerseits ist er kein typischer Israeli gewesen. Andererseits führt uns das zu der Frage, wie bedeutsam Jeckes die deutschen Juden für die Errichtung des Staates Israel gewesen sind und warum ihr Einfluss auf die Struktur des Staates Israel bis heute derart unterschätzt wird. The industry of Israel, the banking system of Israel, the legal system of Israel and many other and academia without the input Weder die israelische Industrie noch das israelische Bankensystem kann man verstehen. Das akademische wie das israelische Rechtssystem ist undenkbar, wenn man den Einfluss deutscher Juden nicht berücksichtigt. Gleichzeitig wurden Martin Buber und seine Konzepte von Frieden und Verständigung durchweg ignoriert. Und so wie Buber den jungen Israelis sein Konzept von Frieden und Verständigung nicht hat vermitteln können, gelang es auch meinem Vater nicht, den Israelis hierzulande verständlich zu machen, welche Lehren er aus der Weimarer Republik gezogen und wie er diese emanzipierte Gesellschaft empfunden hat, bevor die Nazis kamen. Doch geht es nicht um meinen Vater, nicht um seine Person, sondern darum, wie es dazu kam, dass der Holocaust zum identitätsstiftenden Thema geworden ist. Ich sehe da drei Phasen. Die erste war die offizielle öffentliche Exposition von Eichmann. Der Fall wurde zur Regierungsangelegenheit. Das Verfahren wurde vom Büro des Premierministers beobachtet. Und Hannah Arendt schrieb, der Eichmann-Prozess werde von der Regierung kontrolliert. Zweifellos war der Eichmann-Prozess in den 60ern das Thema dieser Zeit. Die zweite Phase kam 1973. Alles, was wir von 1948 bis 1973 militärisch unternommen hatten, ging siegreich aus. Wir fühlten uns omnipotent, wir waren unbesiegbar. Wir sahen uns als den Entwurf der Gegenwart gegenüber den schwachen, unfähigen Juden der Shoah. Wir waren die Alternative. Dann kommt es zum Yom Kippur-Krieg. Und 1973 werden wir besiegt. Zum ersten Mal in der Geschichte des Staates Israel erleiden wir auf dem Schlachtfeld eine Niederlage. Israelis müssen mit ansehen, wie israelische Soldaten in Gefangenschaft gehen. Zum ersten Mal wird die israelische Gesellschaft von einem kollektiven Trauma heimgesucht. Die Zeugenaussagen aus dem Eichmann-Prozess, die Leidensgeschichten der Opfer, die man vor dem Verfahren nicht verstanden hatte und man danach kaum nachvollziehen konnte, werden nun zur Folie der Identifikation. Man hatte zwar Respekt vor dem, was diese Menschen erlitten hatten, doch nach der Niederlage im Yom Kippur-Krieg begann man sich mit ihnen und ihrem Leid zu identifizieren. 1973 kehrte das Trauma der Opfer zurück. Das Trauma der Shoah, das bis dahin weder ein Teil des israelischen Vokabulars gewesen war, noch ein vergleichbares Element im nationalen Dialog, kam durch die Niederlage von 1973 zurück. Auf welche Weise? Just being there. I mean, when there was a feeling that the state of Israel is going to disappear, that the enemy is going to win. It was Moshe Dayan, the Minister of Defense, who said there's the destruction of the Third Temple, etc., etc. The potential national trauma was there. Indem es einfach alles dominierte. Man hatte das Gefühl, der Staat Israel könne von der Landkarte getilgt werden. Israels Feinde könnten siegen. Verteidigungsminister Moshe Dayan sprach damals von der Zerstörung des Dritten Tempels. Es gab viele Beispiele. 1973 entwickelte sich in Israel das nationale Trauma. And the third step was actually 77, when Menachem Begin took over. Menachem Begin, with all the complexes he has by himself, and he had many, and he had issues with Polish Jewry during the war, many unsettled accounts. Die dritte Phase beginnt 1977, als Menachem Begin die Macht übernimmt. Mit Begin als Ministerpräsident übernimmt eine Persönlichkeit die Führung des Staates Israels, der dem Typus des Städteljuden entspricht. Menachem Begin hatte ein sehr problematisches Verhältnis zu Polen. Er war ein Überlebender mit vielen offenen Rechnungen. Seine Gefangenschaft und die Erfahrungen seiner Partisanenzeit haben ihn stark geprägt. Begin war ein Jude aus dem Exil. Er war nicht ein Kibbutznik, kein Held vom Schlag der neuen Juden, muskelbepackt und wehrhaft. Kein Hebräer. Er war ein Jude aus dem Lande dort. Begin war besessen vom Holocaust. Er lebte die Erinnerung. Und die Wellen der Empörung um die Prozesse gegen Kastner, der in den 50ern der Kollaboration beschuldigt und dann auf offener Straße ermordet worden war. Die Diskussionen nach dem Verfahren gegen Adolf Eichmann und die Niederlage von 1973 spülten ihn 1977 an die Macht. Und mit dem Augenblick, da Menachem Begin die Macht im Staate übernimmt, bestimmt die Erinnerung an den Holocaust die nationale Politik und ihre Strategie. The waves of Kastner and Eichmann in 73 into taking over in 77. And the minute Begin took over, the Holocaust became a national strategy. Avram Burg, welche Symptome weist die Fixierung auf den Holocaust auf? Wie verändert sich die israelische Gesellschaft? There are a few layers to understand the presence or the omnipresence of the Holocaust in our life. And when you look at it in 48, 49, 50, die Omnipräsenz des Holocaust im täglichen Leben in Israel spiegelt sich auf verschiedenen Ebenen wider. Zwischen 1948 und 1950 bewegte sich das Trauma als persönliche Erinnerung in einem abgeschotteten, privaten Bereich. Man sprach nicht darüber, und wenn, nur im privaten Kreis. Mit der nationalen Anerkennung aber wurde dieses Gefühl zum ostinaten Grundton, der alle politischen Erklärungen bis in die höchsten Regierungskreise durchzieht. Fragt man den israelischen Premierminister nach der Rolle von Ahmadinejad und der Bedeutung der iranischen Nukleartechnologie, so spricht Benjamin Netanyahu nicht von ihrer Bedrohung für den Nahen Osten. Er spricht nicht von einer bedrohlichen Aggression, auch nicht von dem Machtkampf der Schiiten. Nein, für ihn bildet 1938 die Referenz, der sich die Juden wieder gegenübersehen. Wirklich? Wie kommt er auf 1938? Verfügten wir 1938 über einen eigenen Staat? Besaßen wir damals eine derart mächtige Armee? Verfügten wir 1938 heimlich über 200 Atombomben? Die Antwort ist dreimal nein. Standen 1938 alle wichtigen Weltmächte hinter uns? Wir leben heute in einer völlig anderen Situation als 1938. Aber für Benjamin Netanyahu muss es stets 1938 sein. Der Holocaust lauert hinter der nächsten Ecke und jeder Ahmadinejad scheint ein kleiner Hitler zu sein. Für Menachem Begin war das genauso. Begin hat morgens seine Ängste belebt und sie den ganzen Tag bekämpft. Und Netanyahu trat in seine Schuhe. Das Trauma dominiert alle Bereiche unserer Politik. Nehmen wir ein anderes Beispiel aus einem scheinbar unpolitischen Bereich. Vor 3-4 Jahren genehmigte die Jerusalemer Polizei Lesben und Homosexuellen eine Demonstration. Unproblematisch, könnte man denken, finden heutzutage doch in jeder Großstadt derartige Paraden statt. Was jedoch folgte, war ein kollektiver Aufschrei. Orthodoxe, ultraorthodoxe, nationalistische Gruppierungen und chauvinistische Parteien gingen auf die Straße. Eine Gegendemonstration fand statt. Im Fernsehen wurde der Zusammenstoß der Demonstranten übertragen. Was für Parolen wurden gegen die Polizisten skandiert? Ihr seid schlimmer als die Deutschen, schrien die Demonstranten. Und das ist schlimmer als der Holocaust. Da fasst man sich doch an den Kopf. Wo bleibt da der Maßstab? Alles wird mit der Erinnerung an den Holocaust verbunden. Und wenn es um Verhandlungen mit den Palästinensern geht, steht immer jemand auf und verweist auf die Warnung Abba Evans, sich auf die Auschwitz-Grenzen von 1948 zurückzuziehen oder durch Annexion der eroberten Gebiete auszubrechen. Alles wird mit der Shoah verknüpft. Das ist ein neues Phänomen. Will jump and remind us, you remember that Abba Ibn said that 67 are Auschwitz borders. Everything is attached to the Holocaust and this is a new phenomenon. Avram Burg, lange Jahre führten Sie die Jewish Agency, organisierten die Integration von etwa 500.000 Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion. Dieser Teil der jüdischen Bevölkerung in Israel hat einen anderen Zugang zur Vergangenheit. Russische Juden verbinden mit dem Holocaust den Sieg über Hitler-Deutschland. Sie feiern den Sieg im großen Vaterländischen Krieg. Wie hat diese Bevölkerungsgruppe die israelische Gesellschaft verändert? That's their memory. How did this immigration shape the state of Israel after the Eichmann trial, also after the dates you put? I was for 5 years the head of the Jewish Agency, and evidently hundreds of thousands of people came in my term came to Israel. As you rightly put it, Russian Jewry warned Hitler. Look at Germany today. You have two sides of Germany. Ich stand 5 Jahre lang an der Spitze der Jewish Agency. In dieser Zeit kamen mehrere hunderttausend Einwanderer nach Israel. Wie Sie richtig sagen, haben russische Juden Hitler besiegt. Dazu findet sich in der deutschen Gesellschaft eine Analogie. Während in der ehemaligen DDR, die sich als antifaschistisch verstand, das Gefühl verbreitet war, Opfer zu sein, man fühlte sich überrannt, empfinden die Menschen in Westdeutschland die Verantwortung für die Shoah. Zwei Formen der Annäherung an die Vergangenheit in einer Nation. Und da man in der heutigen Bundesrepublik nicht darüber spricht, schwert diese Diskrepanz leise vor sich hin, bildet Konfliktherde vor der großen Explosion. In Israel sehen wir uns also einer neuen Haltung dem Holocaust gegenüber. Plötzlich gibt es einen neuen Feiertag, der von vielen, nicht von allen gefeiert wird. In der ersten Woche im Mai begehen die russischen Veteranen den Sieg im großen Vaterländischen Krieg über Hitler. Es gibt also ein wachsendes Segment der israelischen Bevölkerung, dessen Bedeutung wächst, das im sozialen Aufstieg begriffen ist, sich Zugang zu höheren Bildung erkämpft, politisch wie ökonomisch an Bedeutung gewinnt. Und diese Gruppe sieht sich nicht als besiegte Flüchtlingsschar, sondern als Bestandteil einer siegreichen Nation. Doch diese Diskussion beginnt erst jetzt. Die Zeit ist noch nicht reif, darüber zu urteilen, und die Konsequenzen sind noch nicht abzusehen. Doch ich habe keine Zweifel, dass sich in den kommenden 20, 25 Jahren eine neue Einschätzung des Holocaust entwickeln wird. Heute aber ist es noch zu früh, das einzuschätzen. Commemorating the Holocaust coming out of the Russian hemisphere and coming out of the Holocaust survivors hemisphere. It's too early to know. Hitler besiegen lautet der Titel Ihrer Beschreibung dieser Traumata-Fixierung des Staates Israel. Sein Untertitel: Warum Israel sich endlich vom Holocaust lösen muss. In New York haben Sie diese Ängste eine Befreiungsphobie genannt und von einem Affen im New Yorker Zoo erzählt, der Angst hat, den Ast loszulassen, an dem er hängt, und damit nicht mehr weiterklettern kann. Wie manifestieren sich diese Ängste in der israelischen Gesellschaft? I mean, every dimension of our life, be it the military strains and be it the over-allocating money to defense and security and being the fear that every enemy is going to eradicate the state of Israel, every dimension of our life is Holocaust-driven. Jedes Element unseres Alltags wird heute von dieser Angst dominiert. Ob es sich um die militärische Schlagkraft handelt oder die Sicherheitsdebatte. Die Angst davor, dass es einem neuen Feind gelingen könnte, Israel auszulöschen, beherrscht unser Leben. Jede Dimension unseres Lebens wird gesteuert durch den Holocaust. Man muss den Menschen auf der Straße zuhören. Am 27. Januar beispielsweise gedenkt die gesamte Welt der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Dies also ist ein Tag, an dem israelische Politiker sich über Beistand freuen könnten. Sie könnten ihn wenigstens wahrnehmen. Man könnte sagen, wenigstens die westliche Hemisphäre, wenigstens die Staaten von Europa blicken nun auf die Geschichte, nehmen die Folgen ernst und wenden sich nun gegen Fremdenfeindlichkeit, Hass und Rassismus. Aber anstatt als Premierminister, Präsident oder Mitglied der Knesset seine Stimme zu erheben und zu sagen, ja, wir sind ein Teil der Welt, wir stehen nicht allein. Wir wenden uns mit anderen gegen jeden Rassenhass. Hört man im Radio nur die ostinate Litanei, alle wollen uns ermorden. Der Antisemitismus ist auf dem Vormarsch. Alle hassen uns. Dies genau ist der Fehler, der viel zu lange begangen worden ist. Die israelischen Politiker haben viel zu lange das Gefühl gehabt, die alleinigen Hüter der Erinnerung an den Holocaust zu sein. Deshalb haben wir die Gelegenheit verpasst, gemeinsam mit den fortschrittlichen Kräften des Westens gegen die Fremdenfeindlichkeit anzugehen. Und es gibt mancherorts Rassenhass, der sich nicht gegen Juden richtet. Die Lektion, dass die Opfer der Diskriminierung die Befreier von morgen sein werden, diese Lektion haben wir verpasst. Wir sind noch immer eingegraben in der Welt der Opfer. Any future victimization, this we miss. We still dig into the mentality of victims. Welche Möglichkeiten sehen Sie im heutigen Israel, dem Trauma zu entkommen? For me, humanistic values are very universal. Für mich liegt die Lösung in den humanistischen Werten. Man findet sie im Islam, im Christentum, ebenso wie im Judentum. Die Werte müssen niemandem aufgezwungen werden. Keiner wird bevormundet und niemand unterdrückt. Jeder schöpft aus seiner eigenen Tradition, aus seinem eigenen Erbe. Es ist eine Auseinandersetzung unter Gleichen. Meiner Ansicht nach liegt die einzige Alternative zu unserem Trauma darin, Vertrauen aufzubauen. Und der einzige Weg, dieses Vertrauen aufzubauen, und zwar in allen Bereichen des eigenen Lebens, also im persönlichen Bereich, die Familie betreffend, sowie das Kollektiv und die Politik, ist durch humanes Handeln auf die Gleichberechtigung der Menschen zu bauen. Every foundation of your life, personal and family and collective and politics and public, base it on solidarity and humanity and the equality of every human being. Wenn man aber die jüdische Gemeinschaft in Israel betrachtet, Abraham Burg, haben Sie da nicht den Eindruck, dass sich die israelische Gesellschaft zunehmend segmentiert? Jüdische Tugenden wie die Versorgung der Armen nehmen ab. Ethnische Hintergründe nehmen an Bedeutung zu. Die israelische Solidargemeinschaft gliedert sich ihren Herkunftsregionen nach und der Zusammenhalt, den es einst gab, geht heute verloren. There is no doubt that the cohesiveness of the society is being broken down. And the solidarity that we thought we had is not here anymore. Es gibt keinen Zweifel daran, dass der Zusammenhalt in der Gesellschaft zusammengebrochen ist. Die Solidarität, von der wir dachten, es gäbe sie, sie ist nicht mehr. Die neuen Phänomene der israelischen Gesellschaft lassen sich nicht mit alten Begrifflichkeiten fassen. Europäische oder arabische Juden, religiöse oder säkulare Juden, Araber. Dies sind Begrifflichkeiten des alten Vokabulars. Die neuen Formationen im Staat erfordern neue Institutionen und eine neue öffentliche Struktur. Meiner Ansicht nach bilden sich derzeit vier verschiedene Gruppen und in ihnen gleichermaßen Juden und Araber. Zum einen sind da diejenigen, deren Zentrum Gott ist, bei Juden wie bei Islamisten. Der zweiten Gruppe gilt das Territorium, das Land, als höchstes Primat. Auch hier finden sich Palästinenser wie Israelis. Und die dritte Gruppe sammelt sich um die Idee vom Staat. Der Staat ist ihnen heilig. Diese Maschinerie gilt ihnen mehr als das Individuum, ob nun als gottgegebene Idee oder als Grundlage einer zu errichtenden Kultur. Mit dieser Rhetorik wird dieses Ziel verfolgt. Und die vierte Gruppierung, sie ist die schwächste, zu der auch ich mich zählen würde, ist diejenige, die das Individuum in das Zentrum ihres Denkens stellt. Es gibt also die Gruppierungen um Gott, das Territorium, den Staat und das Individuum. Und ich kann die Verbindung zwischen diesen Polen, die alle Anstrengungen einen kann, bis heute nicht entdecken. Dies sind die inneren Friktionen, die ich auf die israelische Gesellschaft und ihre Gemeinschaften zukommen sehe. Das betrifft sowohl die Gemeinschaft der Araber wie der Juden. Dieser Riss geht durch das ganze Land. Within the Israeli society and between the communities of the Israeli society, I said, between the Arabs themselves and between the Jews themselves, etc., etc. Doch dann ergibt sich als überraschende Schlussfolgerung, Abraham Burg erweist sich am Ende des Tages als Optimist. I'm always an optimist. I mean, first I was born like this. Ich bin immer ein Optimist gewesen. Ich wurde mit diesem Gemüt geboren. Und ich glaube, dass am Ende ihrer Tage Optimisten und Pessimisten auf demselben Friedhof ruhen. Nur Optimisten wie ich werden sagen, wir haben das bessere Leben gehabt. Lying together in the same cemetery. But in between I had a better life.